Sag mal, was war das denn für ein Parteitag der Linken? Das geht ja gar nicht, ne? Angekündigt unter dem Motto Versöhnung und Pragmatismus und das kriegen wir schon hin, wir haben uns alle gern und so weiter. Und dann absolutes Desaster. Absolutes Wagenknecht-Bashing. Ich meine, gut, das hat sich natürlich schon angekündigt, aber in der Form mit Tumulten und allem drum und dran, das war ganz krass. Aber auch programmatisch, ich glaub's echt nicht. Ich habe mir einige Reden angehört, Rieksinger und Bartsch und Wagenknecht natürlich und Katja Kipping. Und das war ganz interessant, denn die soziale Ungleichheit, die soziale Ungerechtigkeit, die soziale Schieflage, eigentlich das Kernthema der Linken schlechthin und für mein Empfinden wirklich die Hauptursache aller anderen Konflikte, die wir derzeit haben, inklusive der Flüchtlingsdebatte, die kam in der Regel so zu Beginn und in der Mitte der Reden, speziell von Rieksinger. Und dann ging's final um die Frage der Geflüchteten. Und da wurde richtig schön polarisiert. Und wenn man ein kleines bisschen zwischen den Zeilen lesen oder hören konnte, zeichnete sich auch ziemlich schnell ab, dass da natürlich ganz klar gefeuert wurde in Richtung Sarah Wagenknecht. Klar, sie wurde namentlich nicht genannt, aber das ging in die Richtung. Ich meine, müssen wir, glaube ich, nicht weiter diskutieren. Ist ja nun mal so. Und das finde ich schon bemerkenswert. Also A, die soziale Frage, das Kernthema nicht nur der Linken, sondern das gesellschaftliche Kernthema insgesamt, das ist unser größtes Problem. Machen wir uns nichts vor, AfD und Pegida und wie sie alle heißen und auch Merkel mit ihrem Gequatsche und die soziale Ungleichheit ist die Basis aller Scheiße, mit der wir im Moment leben müssen und bis auf Weiteres auch weiterleben werden müssen. Und dann kommen die Kandidaten Kipping und Rieksinger und quatschen von der Geflüchtetenfrage, die im Übrigen die Wähler, mit Verlaub, die Wähler, die sie ja eigentlich ganz gerne erreichen möchten, mittlerweile gar nicht mehr so wahnsinnig interessiert. Das Ganze spielt sich auf der politischen Bühne in Berlin ab. Bei CDU, CSU, FDP, SPD, Grünen und, ja, ich hätte es ja echt nicht für möglich gehalten, auch bei den Linken. Und auf eine Art und Weise, die ich wirklich nicht, das packe ich echt nicht, das begreife ich überhaupt nicht, ne? Man muss sich das jetzt einfach mal reinziehen. Dieser Passus, offene Grenzen für alle, der steht A, ja gar nirgends mehr drin und B hat sogar die durchgeknallte Katja Kipping ja irgendwann mal gesagt, keine Ahnung, ist glaube ich irgendwie 2, 3, 4, 6, 8 Wochen her, ich weiß es gar nicht genau, jedenfalls hat sie gesagt, naja, offene Grenzen für alle, das ist natürlich eher so eine Haltungssache, so ein Haltungsding, also ist jetzt nicht in dem Sinne wirklich realisierbar, aber doch, also Haltung muss man da schon zeigen. Hallo? Katja, irgendjemand zu Hause? Du sprichst also von offenen Grenzen für alle. Gleichzeitig räumst du ein, dass das natürlich komplett unrealistisch ist. Und ich meine, das kann man drehen und wenden, wie man will. Natürlich ist das komplett unrealistisch. Man kann sich ja darüber streiten und auseinandersetzen, wie man das Ganze jetzt hinkriegt, wer jetzt kommen kann, wer nicht kommen kann und warum auch nicht und unter welchen Voraussetzungen und so weiter. Aber das nicht alle und jeder kommen kann. Mein Gott, dafür muss man doch nun wirklich kein Genie sein, um zu kapieren, dass das nicht funktioniert. Abgesehen davon machen wir uns doch nichts vor. Und das ist auch so ein Ding, das begreife ich überhaupt nicht irgendwie. Wagenknecht hat es ja nun sehr deutlich gesagt, das Problem der Geflüchteten, die hierher kommen, weil sie Kriegsflüchtlinge sind und weil sie verfolgt werden und weil sie Angst vor Folter und Tod haben und so weiter, das ist im Asylrecht geregelt. Und daran gibt's überhaupt nichts zu deuten. Natürlich ist das eine linke Position, das ist doch ganz klar. Aber man muss doch bitte schön ein kleines bisschen über den Tellerrand hinausgucken und zu sagen, die Menschen, die aus ihren Ländern flüchten wollen, die sollen grundsätzlich erstmal hierher kommen und dann machen wir das schon. Und dem zu widersprechen, was Wagenknecht sagt, nämlich, dass man natürlich die Geflüchteten, die zu uns kommen, aufnehmen muss, dass man aber darüber hinaus, und das ist, mein Gott, früher hieß das mal Entwicklungshilfe, wurde ja auch nie gemacht, aber zumindest hieß es mal so, natürlich muss man den Menschen in den Ländern, in denen sie leben, eine Lebensgrundlage schaffen, mit der sie gut leben können oder mit der sie, ja, man muss es wohl erstmal sagen, überhaupt erstmal leben können. Und stattdessen zu sagen, ach, scheiß auf die Verhältnisse in den Ländern, aus denen die Menschen kommen, die zu uns flüchten, die sollen halt erstmal kommen. Und ja, wie es dann in den Ländern aussieht, aus denen sie kommen, das ist nicht unser Problem. Denn es ist ja ganz wichtig, dass wir offene Grenzen für alle haben. Also mit Verlaub, also beknackter geht's ja nun wirklich nicht mehr, ne? Also das ist ja im Grunde genommen schon, das ist ja ein Forcieren von Flucht von Menschen, die in ihren Ländern nicht mehr klarkommen, weil der Kapitalismus und der Neoliberalismus die Voraussetzungen, die Grundlagen in den Heimatländern radikal zerstört hat. Und wenn dann eine Linkspartei kommt und sagt, och, was soll's, dann sind die Voraussetzungen für ein einigermaßen vernünftiges Leben in diesen Ländern eben zerstört, nützt ja nichts, dumm gelaufen, holen wir sie halt alle her. Ich meine, also, nee, also, geht gar nicht, wirklich nicht, ehrlich nicht. Abgesehen davon, das, was auf diesem Parteitag passiert ist, ist im Grunde genommen nichts anderes, als in die Hände der AfD zu spielen. Ja, aber nicht von Sarah Wagenknechts Seite aus, sondern von Kipping, Rixinger und Co. Breitenbach fällt mir da noch ein, aber die hören wir gleich nochmal. Wieso in die Hände der AfD gespielt? Na ganz klar, weil die AfD genau das Gleiche macht. Sie polarisiert und sie reduziert die Diskussion über die politischen Missstände auf die Flüchtlingsbewegungen, auf die Geflüchteten, die in ihren Ländern eben nicht bleiben können. Die AfD sagt, die müssen da bleiben und die Umstände da, die interessieren uns auch nicht. Eine Sarah Wagenknecht sagt, wir müssen es ermöglichen, dass sie dort bleiben können in ihrer Heimat und müssen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass sie überhaupt gar nicht in die Situation kommen, flüchten zu müssen. Scheiße, wenn ich in meinem Land nicht mehr leben kann, dann hau ich ab, ist doch ganz klar. Wenn mir aber jemand hilft, weil die Voraussetzungen einfach nicht gegeben sind. Wenn mir jemand hilft, dass ich in dem Land, in dem ich geboren bin, in dem ich zu Hause bin, dass meine Heimat ist, ja, ich bemühe da direkt mal den Begriff Heimat, dann brauche ich auch nicht abzuhauen. Dann kann ich da bleiben. Und das ist das, was ich sowieso am liebsten möchte. Aber die Voraussetzungen in den Herkunftsländern zu schaffen, dass die Menschen dort bleiben können und ein vernünftiges Leben führen können, meine Güte, diese Forderung als AfD-nah oder irgendwie so einen Unsinn abzutun. Also da hat jemand echt den Schuss so gar nicht gehört. Wow. Gut, aber davon mal ganz abgesehen, wir hören jetzt gleich nochmal so ein bisschen in die Tumulte hinein, die es ja dann nach der Rede von Sarah Wagenknecht gegeben hat, die also einem wirklich die Schuhe ausziehen. Aber bevor wir das tun, möchte ich zumindest ganz kurz meinen ganz persönlichen, also wirklich ganz subjektiven, meinen ganz persönlichen Eindruck schildern. Speziell was die Rede von Katja Kipping anging und die Rede von Rixinger, Bernd Rixinger. Denn wenn die beiden eins definitiv überhaupt nicht können, dann sind das kämpferische, überzeugende und zum Enthusiasmus beitragende, die Leute von den Stühlen reißende Reden halten. Was die beiden da gebracht haben, das war so dermaßen unter aller Würde, dass selbst eine Angela Merkel dynamisch und irgendwie richtig überzeugt wirkt. Mit Verlaub. Wenn Kandidaten wie Katja Kipping und Bernd Rixinger tatsächlich in Zukunft maßgeblich dafür verantwortlich sein sollen, eloquente, überzeugende, dynamische Reden für die Linke zu halten, dann sieht's echt ganz schlecht aus. Aber Stichwort sieht ganz schlecht aus, hören wir uns mal ein paar Sätze dieser Tumulte an. Mir ist eine Nachfrage angekündigt. Von Sabine Leidig, aber ich kann nicht sehen, wo sie irgendwo ist. Ja, und in Anbetracht der Tatsache, was die Sabine Leidig gleich fragt, könnte man fast davon ausgehen, dass sie womöglich die ganze Zeit nicht wirklich da war. Aber lassen wir sie mal fragen. Ja, vielen Dank, Sarah, für deine Ausführungen. Du hast zu Recht gesagt, dass alle Positionen auch diskutiert werden müssen, auch unsere Position zu Migrationsfragen. Ich möchte dich nun fragen, warum du deine Position, die du bisher über die Medien vertreten hast, zu denen ja die meisten hier gar keinen Zugang haben, warum du deine Position nicht hier auf dem Parteitag zur Debatte gestellt hast, damit wir beschließen können. Also nachdem ich Wagenknechts Rede gehört hatte, war ich eigentlich der Meinung, dass sie ihre Position durchaus dargelegt hat. Die Leidig hat mich dann doch ein bisschen aus dem Konzept gebracht und dann habe ich mir die Rede natürlich nochmal angehört. Und in der Tat, ich kam zu keinem anderen Schluss als vorher. Sarah Wagenknecht hat ihre Positionen zum Ausdruck gebracht. Also war die Leidig vielleicht die ganze Zeit über verschwunden. Man weiß es nicht genau. Liebe Sabine, also ganz kann ich deine Frage nicht nachvollziehen. Ich habe doch gerade hier meine Position begründet und dargelegt. Also ich meine, was heißt denn zur Debatte stellen? Und ich bin nicht der Meinung. Ich bin allerdings nicht der Meinung, dass es sinnvoll gewesen wäre, auf diesem Parteitag in Kampfabstimmungen am Ende mit 60-40 für die eine oder andere Position zu entscheiden. Tja, da hatten andere allerdings ganz andere Pläne, wie wir jetzt im Nachhinein ja eindeutig wissen. Und ich bin froh, dass der Leitantrag einen Kompromiss enthält, mit dem alle leben können. Die Formulierung offene Grenzen für alle ist nicht mehr drin. Zur Frage der Arbeitsmigration steht da nichts. Und ansonsten stehen lauter gute und wichtige Dinge drin, wo wir uns einig sind. Fluchtursachen bekämpfen, soziale Offensive, Solidarität mit Flüchtlingen. Das ist doch unsere gemeinsame Position. Und ich möchte, dass wir das Gemeinsame beschließen und uns nicht zerlegen. Und deswegen habe ich hier nicht mit Anträgen polarisiert, die am Ende diesen Parteitag nur zerlegt hätten. Das hätte uns doch alles nichts gebracht. Also ich finde, das Gemeinsame in den Vordergrund zu stellen, sachlich über unterschiedliche Meinungen zu diskutieren, das ist das Herangehen, was uns weiterbringt und nicht diese Art der Debatten, die wir vor dem Parteitag teilweise geführt haben mit Diffamierung und anderem. Tja, und jetzt kommt Elke Breitenbach. Oh mein Gott. Sarah, ich teile deine Position nicht, Elke Breitenbach. Du zerlegst gerade dadurch, dass du keine Debatten zulässt und seit Monaten nicht zulässt, diese Partei. Du ignorierst die Position der Mehrheit dieser Partei. Und du hast jetzt genau wieder nachgelegt. Und das ist unglaublich. Und ich bin nicht mehr bereit, das länger hinzunehmen. Und ich erwarte von dir, dass du die Position, die Mehrheitsposition dieser Partei achtest, so wie alle Elke, anderen du müsstest auch. Aber zur und Frage ich muss kommen. Es auch machen. Und ich möchte wissen, was sind für dich Geflüchtete? Du redest von Kriegsflüchtlingen. Welche anderen Flüchtlinge gibt es denn für dich noch? Redest du von Wirtschaftsflüchtlingen? Tut mir leid, aber... Das klingt irgendwie nicht nach einer Friedenspolitikerin oder jemand, der sich für Geflüchtete einsetzt. Da sprüht der blanke Hass. Das kann man zumindest aus meiner Sicht überhaupt nicht anders sagen. Und etwas überspitzt formuliert neige ich sogar zu der Äußerung, dass es eigentlich ganz gut ist, dass die Breitenbach zumindest keine Waffe dabei hatte. Wer weiß, was dann passiert wäre. Jetzt noch. Eine weitere Nachfrage auf Mikro 6. Sascha Stanicic, ich bin Delegierter für die AKL Nummer 487. Sarah, du hast, als es, ich glaube, im letzten Jahr versuchte Terroranschläge in Deutschland gab, einen Zusammenhang zwischen Einwanderung und Terroranschlägen hergestellt. Ich würde dich fragen, ob du diesen Zusammenhang tatsächlich siehst oder ob du nicht der Meinung bist, dass die Herstellung eines solchen Zusammenhangs Wasser auf die Mühlen der falschen Kräfte in dieser Republik sind. Eine ganz, ganz, ganz wesentliche falsche politische Kraft dieses Landes hat soeben diese saublöde, vollkommen bescheuerte Frage gestellt. Gott, geht es denn noch? Zweite Frage. Zweite Frage. Ich habe 1992 in Bonn gegen die faktische Abschaffung des Asylrechts demonstriert. Und ich finde, es reicht nicht, wenn die Linke nur Asylrechtsverschärfungen zurückweist, sondern wir müssen für eine deutliche Ausweitung und Wiederherstellung des Asylrechts eintreten. Teilst du diese Position? Nö, Sarah findet Asylrechtsverschärfungen total geil, steht sie total drauf. Alter, sag mal, merkst du noch irgendwas? Also, ich lasse es jetzt einfach. Ich überlasse Sarah Wagenknecht das Wort und verabschiede mich schon mal präventiv. Bis zum nächsten Mal, Podcastchen, mit was für einem Thema auch immer, aber ganz bestimmt kein Parteitag der Linken. Zumindest nicht in der Konstellation, in der sie derzeit unterwegs sind. Nee, echt, nee, wirklich, brauche ich nicht. Entschuldigung. Sarah, du hast das Wort, bitte. Also zunächst einmal, wir haben immer, auch als Bundestagsfraktion, das Dublin-System kritisiert. Das ist ja der Hintergrund der damaligen Veränderungen gewesen. Wir haben immer gesagt, es geht nicht, dass gerade die ärmeren europäischen Länder wie Griechenland und Italien die Hauptlasten tragen. Da gibt es überhaupt keine Differenz, sondern selbstverständlich sehen wir das ebenso, dass das verändert werden muss. Aber ich finde, trotzdem ist es doch schon mal eine wichtige Frage, dass es eine Partei gibt, die allen Verschärfungen entgegengestellt hat. Das macht sonst keiner. Die Grünen haben gedealt, die SPD, die CDU macht sowieso mit. Also wir können doch auch mal deutlich festhalten, dass hier von uns eine ganz klare Position in der Bundestagsfraktion vertreten wurde. Und wir haben natürlich auch immer wieder Anträge eingebracht, die auf konkrete Verbesserungen gezielt haben. Also da werden wieder künstliche Differenzen aufgemacht, die ich überhaupt nicht sehe und wo ich mich wirklich frage, wo das hinführen soll. So, und der zweite Punkt. Der zweite Punkt, liebe Elke. Also natürlich kann man über die Frage diskutieren. Und das habe ich ja gerade, also ich verhindere doch keine Diskussion. Also im Gegenteil, ich wünsche mir doch sachliche Diskussion. Und ich versuche mit meinen Beiträgen dazu beizutragen, dass wir darüber diskutieren. Natürlich ist das ein emotionales Thema, ja. Und trotzdem, es gibt auf dieser Welt unendlich viel Elend, unendlich viel Not. Und ich finde, wenn wir sachlich diskutieren, müssen wir uns auch darüber im Klaren werden. Den Hungernden in Afrika nützen offene Grenzen nichts, weil sie gar nicht die Mittel haben, sich auf den Weg zu machen. Die Allerärmsten dieser Welt brauchen unsere Hilfe vor Ort. Und deswegen, finde ich, muss die Linke das in den Vordergrund stellen. Ich meine, auch bei den Kriegsflüchtlingen, 10% schaffen es nach Europa, 90% leben unter elendigen Bedingungen vor Ort. Auch in Syrien, das hat sich doch bis heute nicht verändert. Ich meine, warum haben sich denn 2015 so viele Menschen auf den Weg gemacht? Weil es eben vor Ort unsägliche Bedingungen gab, weil auch Frau Merkel und auch die deutsche Regierung die Überweisung an das UNHCR gekürzt hat und entsprechend wurden dort die Lebensmittelrationen gekürzt. Bis heute ist es so, dass dort keine medizinische Versorgung da ist, dass dort keine Bildung da ist. Und wie gesagt, in den vielen Elendsgebieten dieser Welt, da leben Millionen Menschen. Und ich möchte den Fokus der Debatte darauf richten, dass wir dort helfen müssen, dass wir da die Außenpolitik verändern müssen. Und wenn da geboot wird, dann muss ich sagen, das ist für mich dann keine soziale Gerechtigkeit mehr, wenn das nicht im Fokus unserer Debatte steht.